Deutschlandfunk. Kommentar. Auch im dritten Anlauf ist die AfD-Abgeordnete Mariana Harder-Kühnel durchgefallen. Nur 199 Abgeordnete stimmten für ihre Wahl zur Bundestagsvizepräsidentin. 423 votierten dagegen. Kann man einer demokratisch legitimierten Partei einen ihrer zustehenden Posten dauerhaft verweigern? Man kann, so die Meinung von Frank Capellan. Wieder durchgefallen, deutlicher als erwartet. Nur 43 Abgeordnete haben von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, sich zu enthalten. Es sollte der Königsweg werden für alle, die sich nicht für sie entscheiden können. So hatte es sich die Kandidatin vorgestellt. Die einfache Mehrheit, mehr Ja- als Nein-Stimmen, hätte im dritten Anlauf gereicht. Doch es hat sich einiges aufgestaut im Hohen Haus und dafür trägt die AfD selbst die Verantwortung. Es ging, anders als bei Albrecht Glaser, dem ersten Kandidaten, nicht mehr um die Person, es ging um die Partei. Mariana Harder-Kühnel gilt als moderat. Zwar wurden heute aus eigenen Reihen Gerüchte gestreut, wonach sie doch weitaus rechter sei als allgemein angenommen, öffentlich ist sie bisher aber nicht durch Ausfälligkeiten aufgefallen. Aber die 44-Jährige ist nun mal in der AfD und wäre als Vertreterin des Bundestagspräsidenten auch ranghohe Repräsentantin unseres Staates. Es ist daher nachvollziehbar, dass eine übergroße Mehrheit der Abgeordneten die AfD an dieser Stelle nicht sehen möchte. Vielen ging der Vogelschiss des Parteivorsitzenden zu weit. Wer wie Alexander Gauland die deutsche Geschichte zu relativieren sucht, wer nicht in der Lage oder nicht willens ist, den nationalistischen Rechten Flügel zu bändigen oder rechtsaußen wie Björn Höcke aus der Partei zu schmeißen, braucht sich über den heutigen Protest nicht zu wundern. Natürlich, jede Fraktion des Deutschen Bundestages ist durch mindestens einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin im Präsidium vertreten. So steht es in § 2 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages. Aber damit ergibt sich noch lange kein einklagbares Recht der Rechtspopulisten auf diesen Posten. Die Abgeordneten haben sich Regeln für das gemeinsame Miteinander gegeben, doch das zwingt noch lange niemanden, die AfD ins Präsidium zu wählen. Das umso weniger, weil sich die sogenannte Alternative für Deutschland selbst nicht an demokratische Spielregeln hält. Fremden- und frauenfeindliche Sprüche seitens der AfD gehören zur Tagesordnung. Beleidigungen unter der Gürtellinie sind immer wieder Thema im Ältestenrat, selbst von Handgreiflichkeiten wird berichtet. Die Partei lebt von der Provokation und sie wird sich nun in die Märtyrerrolle begeben und genüsslich immer wieder einen neuen Kandidaten präsentieren. Dieses Risiko aber war den Neinsagern bewusst. Hätten sie allerdings eine AfD-Vizepräsidentin gewählt, hätte sich der Eindruck verfestigt, dass diese Partei eine ganz normale ist. Das allerdings ist die AfD nicht. Und solange sie sich nicht verändert, wird sie bei der nächsten Wahl wohl wieder durchfallen.